Brennende Mülltonnen, Kokain, Lederjacke, Ausländer, Hauptschule, abbrechen, Lehrer schlagen. Hip-Hop, so wie du ihn liebst und kennst und immer präsentiert bekommst in den Medien. Außer du bist Fan, außer du liest Forenbeiträge bei MC. Ist ziemlich informativ, wenn man die Schimpfwörter und Grammatikfehler übersieht. Das war ein Witz, lass die Finger davon. Im Ernst, lass dich nicht blenden von den Deutsch-Rap-Propagandazentren. Splashman, MC, Rap.de, alles Gehirnwäsche, die dir deinen Kopf verdreht, die machen Optik Scientology mit uns, behaupten irgendein Scheiß von wegen Hip-Hop wäre Kunst und dann zeigen sie Videos von irgendwelchen Immigranten mit halbnackten Prostituierten in ihren Armen. Und die bei 16 Bars haben sich sogar eine Frau geholt, die den Dreck vermarktet. Will nicht wissen, mit welchen Mitteln sie das arme Ding dazu kriegen. Die trägt doch nur Make-up, um die blauen Flecken zu kaschieren. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Diese Hip-Hopper haben keinerlei Skrupel. Alles manipulative Verbrecher und Heuchler, die in Interviews behaupten, sie übernehmen Deutschland? Ist wohl ein schlechter Scherz, ich dachte wir hätten aus der Vergangenheit gelernt. Aber nix gegen Juice oder Backspin. Ich meine, der Wachturm ist nix gegen Juice oder Backspin. Und jetzt tun sie so, als wären sie bereit sich anzupassen. Tarnen ihre Sektenmitglieder mit Pandamasken. Doch ich hab sie schon lange durchschaut, hab die Videos alle gesehen auf AgroTV. Hab ein Foto von diesem Falk ohne Cappy entdeckt. Er trägt sie nur, weil er drunter seine Hörner versteckt. Hip-Hop, lass dich niemals auf diese Scheiße ein. Ich meine, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein. Oder vielleicht